So what is it now? Was ist es nun? Is God holding me or is it my faith? Hält mich Gott oder ist es mein Glaube? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi! Hallo! Do you know there's nothing more secure than being in the hands of God? Nichts ist sicherer, als in der Hand Gottes zu sein. Jesus said, nothing, nobody can take you out of my hands. Jesus sagte, nichts, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. But there is nothing more secure. Nichts ist sicherer than living a life of faith. Als ein Leben im Glauben. So what is it now? Wie denn? Is God holding me or is it my faith? Hält mich Gott oder hält mich mein Glaube? Yes. Ja. That's the answer. Das ist die Antwort. So look, my friends. Schaut, meine Freunde. Once we actually understand that it's not God, neither is it us or our faith. Wir müssen verstehen, dass es nicht Gott, noch unser Glaube, noch wir sind. Daniel, did God save you? Daniel, hat Gott dich gerettet? I don't know. See. Look at his spot. Daniel learned from Debbie. Daniel lernte von Debbie. Debbie said, listen guys, when Reinhard preaches and asks a question, never answer. Debbie sagt, wenn Reinhard eine Frage stellt, während er predigt, antworte nicht. She said, it's a trick question. Es ist eine Fangfrage. It's actually not a trick question. It's just challenging you to think. Es ist keine Fangfrage. Die Frage fordert dein Denken heraus. So is God holding you firmly in his hand? Hält Gott dich fest in seiner Hand? He is. Ja, das macht er. So does it mean you can live your life however you want and you will be safe? No. Kannst du dann leben, wie du willst und bist trotzdem sicher? Nein. You know, and this is something that people don't understand. Das verstehen viele Menschen nicht. Listen, there is always a unity of humanity and divinity. Es gibt immer eine Einheit zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit. I don't believe that everything is fate and it's in our hands and we have to make it happen. Ich glaube nicht, dass alles Glaube ist, in unseren Händen ist und wir es möglich machen müssen. We choose our destiny. Wir wählen unser Schicksal. I don't believe that. Ich glaube nicht daran. Neither do I believe that everything is in the hands of God, so just sit back and relax. Ich glaube auch nicht, dass alles in Gottes Händen ist. Lehne dich zurück und entspanne. If you study through the whole Bible, you will always find this humanity and divinity coming together in unity. Wenn du die Bibel studierst, findest du heraus, dass immer Göttlichkeit und Menschlichkeit zu einer Einheit verschmelzen. I like that. Das gefällt mir. Humanity, divinity and unity. Gottheit, Menschheit, Einheit. So once humanity and divinity join in perfect unity. Wenn also Menschheit und Gottheit zu einer perfekten Einheit werden, that's when we will experience everything that the cross has purchased for us. Werden wir alles erleben, was das Kreuz für uns erkauft hat. You see, it is our faith that sustains us. Unser Glaube trägt uns. But God has given you the faith to be sustained. Dieser Glaube kommt jedoch von Gott. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? So it's not God giving you your faith, neither is you believing. Es ist weder Gott, der Glauben gibt, noch du, der glaubt. It's God giving you your faith and you using God's faith to believe. Gott gibt dir dein Glauben und du gebrauchst ihn, um zu glauben. So once we understand that everything that happens in our Christian life, wir müssen verstehen, dass alles, was in unserem christlichen Leben passiert, it always comes back to him and us in perfect unity walking things out. Darauf zurückgeht, dass er und wir in perfekter Einheit Dinge geschehen lassen. Think about this. Denk darüber nach. Every single Christian in the whole world. Jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt. Has been given the same anointing for you. Hat die gleiche Salbung bekommen. 1 John 2:10, we have an anointing from the Holy One. 1. Johannes 2:20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Every Christian in the whole world. Jeder Christ auf der ganzen Welt. Has been given the same life. The God kind of life. Bekam dasselbe göttliche Leben. Abundant life. Ein Leben in Fülle. Every Christian in the whole world. Jeder Christ auf der ganzen Welt. Has been given the same Holy Spirit. Bekam denselben Heiligen Geist. Every Christian in the whole world. In jedem Christ auf der ganzen Welt. Is Christ living in them. Lebt Christus. Every Christian in the whole world. Jedem Christ auf der ganzen Welt. Has the love of God poured into his heart. Wurde die Liebe Gottes in das Herz ausgegossen. So how come that some Christians experience a lot and others don't? Weshalb erleben dann einige Christen mehr als andere? Religion says, those who work hard are the ones who experience more. Religion sagt, diejenigen, die hart arbeiten, erleben mehr. But I don't believe that's the truth. Ich denke nicht, dass das wahr ist. I believe the truth is those who've learned to live by faith in what happened at the cross experience it all. Ich glaube, diejenigen, die im Glauben ergreifen, was am Kreuz geschah, mehr erleben. You see, faith doesn't make me victorious. Glaube macht mich nicht siegreich. Faith gives me the ability to live in his victory. Glaube gibt mir die Fähigkeit, in seinem Sieg zu leben. You know, the Bible is very clear. Die Bibel spricht sehr klar. Ephesians 2:8. Epheser 2:8. By grace you are saved through faith and not of yourself, so that no man may glory. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, damit niemand sich rühme. So if you don't respond in faith to what happened at the cross, wenn du nicht im Glauben darauf reagierst, was am Kreuz geschah, the experience of the cross will not be yours. Wird die Erfahrung mit dem Kreuz nicht deine sein. But on the other hand, if you say, ah, Jesus said it is finished, so everything is fine, I'm not going to worry about nothing. Wenn du aber sagst, Jesus hat alles verbracht, ich muss mich nicht kümmern, alles ist gut, you are not going to experience either what the cross did for you. Wirst du nicht erleben, was das Kreuz für dich getan hat. Because you have to use the faith that God gave you to access what he did for you on the cross. Du musst den gottgegebenen Glauben gebrauchen, um das zu ergreifen, was er am Kreuz getan hat. You know, and once we understand that it's always the perfect working together of God and me. Es geht immer um die perfekte Zusammenarbeit zwischen Gott und mir. One of the chapters of the Bible that I've spent endless hours meditating and studying. Eines der Kapitel in der Bibel, das ich stundenlang studiert und darüber meditiert habe. That shows so beautifully that divinity and humanity coming together. Das auf wunderbare Art und Weise zeigt, wie Göttlichkeit und Menschlichkeit zusammenarbeiten, ist Philippians chapter 3. Philippe Kapitel 3. Where Paul says, oh, that I may know him. Paulus sagt, oh, dass ich ihn erkenne. Paul said, I count everything garbage just so that I may experience him. Paulus sagt, ich achte alles für Müll, damit ich ihn erfahren möge. And he says this. Und weiter. Not that I have apprehended it. Nicht, dass ich schon alles ergriffen habe. One thing I do. Eines aber tue ich. Leaving behind what's behind me. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück. Pressing on what's in front of me. Strecke mich danach aus, was vor mir liegt. But now look what he says. Schau, was er sagt. So that I may lay hold of what he laid hold of me for. Dass ich ergreifen kann, was er für mich ergriffen hat. So, it's not good enough to say, ah, Jesus laid hold of me, life is fun. Es genügt nicht zu sagen, Jesus hat mich ergriffen, das Leben macht Spaß. It's not good enough to try to lay hold of something by your effort and work and strength that you would like to lay hold of. Es ist nicht genug, durch eigene Kraft und Stärke etwas ergreifen zu wollen. Jesus laid hold of you, but your life of faith is going to lay hold of everything that he has. Jesus hält dich fest und durch Glauben ergreifst du, was er für dich bereithält. You know, true biblical faith is not a dead faith and not a faith of words. Wahrer biblischer Glaube ist nicht tot, kein Glaube nur mit Worten. Action. Es ist ein agierender Glaube. But it's not a faith of action that believes in your strength, your ability, your power. Ein Glaube, der nicht auf eigene Kraft, Stärke, Fähigkeit vertraut. It's a faith of action that acts because of what Jesus already did. Ein Glaube in Aktion, der darauf reagiert, was Jesus bereits getan hat. So is your future 100% secure? Of course it is. Ist deine Zukunft 100% sicher? Natürlich ist sie das. Can you experience that secure future unless you walk by faith? You won't. Kannst du das erleben, ohne dass du im Glauben wandelst? Nein. No. You know, once we understand this, wenn du das verstehst, the life of faith becomes would like to say like an open universe. Öffnet dir das Leben im Glauben, das Universum. It becomes an adventure. Das wird ein Abenteuer. I say it like this. Ich beschreibe das so. God wrote every chapter of my book. It's all been worked out, all been determined. It's all there. Gott schrieb die Überschriften für jedes Kapitel meines Buches. Alles ist vorbereitet. Alles ist schon da. It's not stressful. Kein Stress. But because he wrote the chapters, he invites me to be the co-author of this beautiful book. Weil er die Überschriften gestaltet hat, lädt er mich ein, der Co-Autor dieses schönen Buches zu sein. So he allows me to use my God-given creativity to write in the chapters. Into any page, the pages in the chapter. Er erlaubt mir, meine gottgegebene Kreativität zu nutzen, um die Seiten zu füllen. So the life of faith is not a boring religious life. It's an adventure. Das Leben im Glauben ist kein langweiliges religiöses Leben. Es ist ein Abenteuer. It gives me security that everything is fine. Es gibt mir Sicherheit, dass alles okay ist. But it gives me the sense of adventure. Wow, life is great. Ein Gefühl des Abenteuers. Wow, das Leben ist großartig. We are going to write a beautiful story together, him and me. Er und ich, wir schreiben eine wunderbare Geschichte. You know, and it's remaining in this journey of I am secured by him, but through my faith. Es bleibt auf dieser Reise von ich bin sicher in ihm durch meinen Glauben. Ich glaube, es ist eine lebenslange Reise, um zu lernen, im wahren Glauben zu wandeln. You are secure. Du bist sicher. Through your faith. Durch deinen Glauben. Which he initiated and gave you in the first. Den er initiiert und dir gegeben hat. It's all him, it's all us. Alles er, alles wir. It's all him and me together. Alles er und ich zusammen. I in you. And you in me, he said. Ich in dir und du in mir, sagte er. So what's the secret? Was ist das Geheimnis? Christ in me or me in Christ? Christus in mir oder ich in Christus? Beide. Beides. As the Brazilians say so beautifully. Die Brasilianer sagen das so schön. The secret is he in you and you in him. Das Geheimnis ist er in dir und du in ihm. Melted together in such a beautiful unit. Verschmolzen zu einer wunderschönen Einheit. In surrender and trust. Durch Hingabe und Vertrauen. That you can experience your faith, you are safe and secure. Wirst du erfahren, dass du sicher und geschützt bist. It's beautiful to walk with him. Es ist wunderbar, mit ihm zu gehen. Thank you for watching. Danke, dass du zuschaust. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.